Words. Du Bastard, du Schwätzer, du kannst viel, aber Mann sein, nicht Apache. Der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Ihr Schlampen, ihr Huren, ihr wollt Stress, doch kennt Mannheim nicht. S-Klassen am Cruisen durch Ludwigshafen, wenn Nacht dann bricht. Lauf mit meiner Pelle allein durch die Stadt, den Status hab ich mir erarbeitet. Mir ist egal, was du gerade machst, du blendest deine Story, langweilt mich. Ich bin auf Alk, 3 Promille und ich schreib grad Hit. Du bleibst gerade, was du nicht sagst, zum 1 gegen 1 hast du Haiwans mit. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Indianer, Apache, den Bitches gefällt, was ich auf Insta poste. Indianer, Apache, oberkörperfrei auf Insta posen. Indianer, Apache, ich stehe hier mit meinem Hemd in der Hose. Denn ich bin Indianer, Apache, Deutschraps, Miroslav Klose. Ich scheiß auf dich, weil ich nichts von ADS, Bitches, all. Sie will meine Nummer, aber folgt mir nicht auf Instagram. Gib Apache 207 ein und du findest dann Kontaktdaten für Businessanfragen. Stell dich hinten an. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was